1 live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis, Sie. Wohnzimmer. Ich habe die Fantastic Four gesehen. Ich finde, wir drei könnten auch die Fantastic Four sein. Wir drei, die Fantastic Four. Merkst du was? Was denn? Mit unseren Fähigkeiten können wir auch wie die sein. Okay, los geht's. Ich bin die Fackel. Denn immer wenn ich Deo benutze, dann brennen meine Achselhöhlen wie Feuer. Und ich bin Elastoman. Ich komme mit meinen Händen fast an meine Schnürsenkel. Und jetzt du, Sie. Ich bin die Unsichtbare. Sagen jedenfalls meine Uni-Professoren. Und darf ich vorstellen? Das Ding. Manuel, das ist ein Handy-Aufladegerät. Ach, sowas gibt's? Und ich denke immer, wieso geht mein Handy so schnell kaputt? Wieder was gelernt. So, damit wir berühmt werden, muss nur noch das Militär auf uns aufmerksam werden. Ich ruf die an. Ach nee, mein Handy ist ja kaputt. Benutzt doch das Ladegerät. Ach ja. Oh, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Silversurfer. Tag, Herr Braunschweig. Wir sind die Fantastic Four. Wenn man das Ladegerät mit dazu rechnet. Und ich bin euer fieser Gegenspieler. Oh nein, was hat sie dazu gemacht? Na ja, ich war mal ein gelangweilter Arzt in der Notaufnahme. Herr Doktor, wo bleiben Sie? Wir haben einen Notfall. Na und, sehen Sie nicht, dass ich gerade Doom zocke? Seitdem nannten Sie mich Dr. Doom. Grusel! Erlebt Noob und Nerd live bei Best of 1 Live Comedy. 23. August, Zeltfestival Ruhr, Bochum. Alle Infos auf 1live.de.